Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Folge 82 und oh, wir sind diesmal gespickt und mit was für dem war Katastrophen und alles Mögliche. Und ja, eine Katastrophe war ja schon, Mo, ja, also erstmal hallo Mo. Ja, hallo Rio und ja, Katastrophe hast du recht, aber nicht nur für uns, auch für andere. Ja, genau. Aber für uns war die Katastrophe, dass unser MP3-Feed auf einmal weg war. Mivio hat uns glatt gesperrt und nicht nur uns, viele, viele andere Podcasts einfach so gesperrt. Warum, weiß keiner. Die geben auch keine Stellungnahme dazu ab. So war alles in Ordnung, aber okay, gut, wir haben wohl keine Werbeverträge mit denen und viele Podcasts ohne Werbeverträge sind da gecancelt worden. Deswegen mussten wir einiges machen und wir haben deswegen auch noch in der Sendung dann etwas drin mit dem Beyond Pod, ein kleiner Walkthrough, wie man unseren Uncast-Feed, den Ogg-Feed, der ist aber absolut zu empfehlen, ja, auch mit Beyond Pod machen kann oder ja, nutzen kann, damit ihr das anhören könnt. Ja, genau. Prima. Gut, dann fangen wir gleich an. Fangen wir an. So, bei mir gab es ja eine kleine Umstellung wegen dem wegen der Telefonie, also mit der SIM-Karte quasi, mit dem Anbieter. Und ich nutze jetzt in meinem Android-Handy eine reine Laptop-Karte, also für diese UMTS-Sticks. Die hat leider keine Telefonfunktion. Aber es gibt ja Anbieter wie zum Beispiel Zipgate, mit denen man dann eben diese Telefonfunktion quasi über die Daten Flatrate abwickeln kann. Das funktioniert auch. Ice Cream Sandwich hat ja eine Funktion drin, mit der man genauso Anbieter wie zum Beispiel Zipgate wunderbar einstellen kann als Internet Call quasi. Das ist sehr, sehr schön. Man hat also quasi die Möglichkeit einzutragen, dass man statt mit der normalen GSM-Funktion eben mit der Internet Funktion arbeiten kann und dann wird Verbindung zu diesem SIP-Server aufgebaut und darüber kann man dann telefonieren. Das ist alles wunderbar, das klappt sowohl für Anrufe zu bekommen als auch für abgehende Anrufe. Wenn man allerdings erreichbar sein möchte, dann muss man dort anklicken, dass eben eine Datenverbindung aufrechterhalten wird und das kostet Akku. Das steht tatsächlich drin und es ist wirklich so und zwar massiv. Also das hat ein massiver Akkuverbrauch. Das ist unglaublich. Offenbar bleibt da tatsächlich ununterbrochen eine komplette Datenverbindung bestehen und also das ist so schlimm, dass der Akku vom, der Standard-Akku vom Nexus S, wenn man unterwegs ist, da sage ich gleich noch was dazu, in etwa 6 bis 7 Stunden leer ist, wenn man sonst nichts macht dran. Ja. Das ist heftig, sehr heftig und das hat wohl eben damit zu tun, dass die Datenverbindung über UMTS doch ziemlich viel Strom braucht. UMTS-Verbindung ist aber erforderlich. 3G ist da also durchaus ein Muss. Und wenn man im Wi-Fi eingeloggt ist, ist es nicht ganz so schlimm. Dann ist da ist der Akkuverbrauch nicht ganz so hoch. Ja, dennoch ist das natürlich nur logischerweise zweitrangig, weil wenn man ja unterwegs ist, hat man normalerweise keine Wi-Fi-Verbindung, sondern eben eine UMTS-Verbindung. Und so leid mir es tut, so schön die Funktion auch ist, ist leider so in der Form nicht zu gebrauchen. Vielleicht könnte man da eine andere Lösung suchen, wie zum Beispiel die Software von Zipgate das direkt macht. Da ist man auch erreichbar, aber diese Software braucht nicht, noch nicht mal annähernd so viel Akkuleistung wie die interne Software bei ICS. Der Nachteil ist, dass man halt eine separate Applikation hat, um zu telefonieren, während bei der ICS-Funktion alles so integriert ist, also man merkt da quasi keinen Unterschied. Man kann ganz normal wählen mit dem Standard-Dialer und so weiter, nur dass es eben übers Internet funktioniert. Also das Ganze ist leider nicht ganz optimal, aber ich werde weiter rumprobieren. Vielleicht gibt es auch noch andere Programme, SIP-Programme, die vielleicht etwas komfortabler sind als die SIPgate-eigene Version. Die ist wirklich nicht ganz so toll. Also mir gefällt das nicht, hat auch einige Bugs. Und dennoch ist die Software momentan bei mir drauf. Und ich habe diese interne ICS-Funktion deaktiviert. Sehr, sehr schade. Da hätten sich vielleicht sollen die Developer oder die Entwickler bei Google eben vielleicht noch ein paar Gedanken machen sollen, wie man da das so machen kann, dass eben der Akkuverbrauch optimiert wird. Also SIP-Telefonie mit dem der ICS eingebaut, wenn man auch Anrufe bekommen will, ist momentan leider ja zwar theoretisch machbar, aber in der Praxis scheitert es einfach am Akku. So, ich zeige euch jetzt einen kleinen Walkthrough zu BeyondPod, wie man da den Uncast Ogvorbis Feed nutzen kann, weil wir hatten ja jetzt wieder mal massive Probleme mit dem MP3-Feed. Mivio hat einfach Podcast gesperrt, wie wir schon in der Einladung gesagt haben. Gut, der Ogvorbis-Feed war und bleibt unser Hauptfeed. Die Soundqualität ist wesentlich besser und auch die Bitrate bzw. die Dateigröße ist wesentlich geringer. Also gerade für euch ist es am besten, wenn ihr den Ogvorbis-Feed nehmt, wenn ihr von unterwegs zum Beispiel einen Podcast hört, dann verbraucht ihr nicht so viel von eurem wertvollen Traffic. Das geht eigentlich ganz einfach. Also BeyondPod, das ist die Anwendung. Ja. Und die ist hier mit diesem schönen, mit dieser schönen Kaffeetasse, kann man hier nur schlecht erkennen, da drauf. Und dann könnt ihr hier unten auf Add Feed gehen. Ja, das sieht man hier sehr, sehr schlecht. Hier unten ist da Add Feed. Dann könnt ihr hier oben den Namen eintragen, beziehungsweise die komplette Feed-Adresse. Ich weiß nicht genau, ob das bei jedem funktioniert, aber wenn man jetzt zum Beispiel Uncast eingibt, ja, dann sucht er eben verschiedene Sachen. Kann ich zum Beispiel hier auf Audio tippen. So. Dann auf More Results. Ja. Tut mir hier was vorschlagen. Gut, und hier ist leider in diesem Directory kein Feed drin. Schade. So, also hier, wenn ihr unter News geht, also unter News ein bisschen falsch einsortiert von denen, unter News, da ist dann eben der Uncast mit drin. Und zwar der obere, also ohne Folgen, Nummern bitte auswählen. Ja. Und dann könnt ihr hier auf Subscribe gehen. Oder ihr könnt auch direkt, wie gesagt, die Feed-Adresse eingeben. Hier nochmal Add Feed. Ja. Ich habe die jetzt hier mal schon reingemacht. Das ist dann diese Feedburner-Adresse, das ist also http://feeds.feedburner.com/uncastog. Ja. Und dann zack auf diese Lupe nebendran. Dann sucht er das, er schlägt dann Kategorien vor. Ich habe jetzt hier als Kategorien einmal Science and Technology und dann News ausgewählt, so. Was anderes braucht man eigentlich nicht so weit anzutippen, ja. Ich mache hier manuelle Download-Episodes, aber das ist eine Einstellungssache, die könnt ihr bei BeyondPod dann eingeben, wie ihr möchtet. Dann auf Save, ja, dann holt er sich den Feed, ja, und ist schon eingetragen, ja. Was dann geht, ist, also Stream, kann ich euch gleich sagen, geht nicht. Hier neben ist also so ein Feld Stream, das nicht anwählen, sondern Download. Also wenn ihr dann seht, da ist eine neue Folge, ja, geht auf Download, dann startet er diesen Download auch gleich. Ja. Es kann jetzt ein Momentchen dauern, ich würde das hier im Video einfach dann überspringen. So, jetzt ist der Download beendet. Die Datei ist runtergeladen, hier diese Folge. Ja, und dann seht ihr hier, statt Download steht jetzt hier Play. Dann drückt ihr einfach da drauf. Und dann wird Podcast gestartet. Einfach so. Ja, und hier unten könnt ihr dann ganz normal, wie eben ihr von einem Podcast-Player gewohnt seid, das Ganze bedienen und so weiter. Ich mache es ehrlich gesagt nicht ganz so umständlich. Es gibt nämlich noch eine andere Methode. Der normale Soundplayer von Android kann Ogwarbis ganz normal darstellen. Das ist absolut kein Problem. Ogwarbis wird sogar von Android für die Klingeltöne benutzt. Also die Klingeltöne sind in Android in Ogwarbis-Format abgelegt. Von daher kann jedes unmodifizierte Android-Handy auch Ogwarbis. Deswegen könnt ihr zum Beispiel auch einfach hingehen, dann unsere Seite aufrufen, andcast.zernetcasts.com. So, zack. Dann seht ihr auch gleich die mobile Version von dem Ganzen. Und das ist auch gut so. Klickt euch also durch zu dieser Folge. Und dann seht ihr hier schon die entsprechenden Bedienelemente. Ja. Und dann könnt ihr einfach auf den Play-Button und schon fängt der Stream an. Und das ist dann auch ein direkter Stream. Da braucht ihr das nicht downloaden, ja, sondern es geht auch ohne Download direkt. Ja. Nachteil ist natürlich klar, dass ihr hier, wenn ihr hier rausgeht, der sich nicht merkt, wo er war. Das heißt, wenn wir jetzt hier an der Seite zurückgehen, ja, gehen nochmal vor, dann müsst ihr das quasi dann neu starten und der weiß dann nicht mehr, wo er aufgehört hat mit dem Spielen und wird wieder von vorne anfangen. Ja. Gut. Aber das ist ja zu verschmerzen. Also wenn ihr, also so mache ich das im Prinzip dann bei dem Podcast. Ich gehe dann auch über Google Reader und fange dann sofort mit dem Spielen an, ohne jetzt großartig da down zu machen. Ja. Also so viel zu dem Thema. Und ja, damit denke ich, ist euch hoffentlich geholfen. Und ihr könnt den Uncast endlich in der richtigen Qualität in Ogwarbis hören. Das ist ein freies, patentfreies Format. Und da fühlt man sich einfach besser. Ja, der Mobile World Congress steht ja auch bald wieder an und wird am 27. Februar beginnen bis 1. März. Allerdings für die Leute, die sich extremst gefreut haben, endlich das Galaxy S3 sehen zu dürfen, leider wird Samsung auf dem Mobile World Congress es nicht zeigen. Dafür allerdings zu einem späteren Zeitpunkt bei einem separaten Event. Also es wird da auch ein bisschen spekuliert, warum das wohl Samsung macht, weil es wäre ja überhaupt gar kein Thema, es zu präsentieren. Der Grund wird wohl sein, dass Samsung wartet, bis das iPhone 5 veröffentlicht wird und somit da einen direkten Konkurrenten bieten zu können. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Säbelrasseln bei dem, was da alles passiert im Moment. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, was da für Hin- und Her-Klagereien da stattfinden. Und ja, könnte auch ein Grund sein. Auf jeden Fall soll das Gerät, es gibt da schon ein paar Daten, die durchaus noch ungenau sein können, aber realistisch klingen. Und zwar soll das S3 eine Quad-Core-CPU haben, mit entsprechend 1,8 GHz getaktet, soll 2 GB RAM und ein HD-AMOLED, also ein 720p-Display haben. LTE-Unterstützung soll auch gegeben sein, wobei das ja nichts mehr Besonderes ist. Man kann davon ausgehen, dass es heute eh der Standard wird. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was noch passiert, was dann bei der späteren Vorstellung sich rauskristallisiert, was der Grund sein könnte. Also ich tippe auch auf die iPhone 5 Geschichte, dass man da einen direkten Konkurrenten nebendran stellen möchte. Für alle Fotofreaks habe ich noch was ganz Besonderes, und zwar gibt es eine Android-Applikation, die sich Canon DSLR nennt. Dieser DSLR-Controller heißt er eigentlich tatsächlich. Damit kann man Canon Digitalkameras, Spiegelreflexkameras, digitale steuern. Und zwar mit dem Tablet oder mit dem Handy, wobei das Tablet bietet sich an, weil die Einstellungsmöglichkeiten sind echt klasse. Man kann die Kamera fast komplett bedienen, kann schlicht ganz simpel, sag ich mal, vom Tablet aus alles bedienen, einstellen, kann sich das dann vorschautechnisch live anschauen, wie sich die entsprechenden Bilder und so weiter verändern. Sieht natürlich besser aus wie auf dem kleineren Display der Kamera. Kann dann von dort auslösen und hat einfach, ja, gute Bilder. Also für einen Profi oder für einen Hobbyfotograf, der diese Geschichten vielleicht nutzen will, ist es eine echt tolle Sache. Also man kann wirklich alles fest einstellen, von der Blende, die Belichtungsmethode, die Zeit, Helligkeiten, Weißabgleich, Belichtungskorrekturen, ISO-Werte. Gut, ich bin kein Fotograf, also verzeiht mir, wenn ich irgendwas jetzt da doppelt oder falsch erwähnt habe. Grundsätzlich finde ich das sehr schön, also den verlinkten Artikel da oder im verlinkten Artikel, da könnt ihr auch entsprechend Bilder zur App sehen. Und ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und ich denke, der ein oder andere, der Freude am Fotografieren hat, kann damit echt was anfangen. Ja, dann viel Spaß damit. So, und News. Tja. Da haben wir ja jetzt ein paar Hämmer. Aber wir fangen mal ganz ruhig an. Ja. Etwas, was man vielleicht ja erwarten konnte. Aber das hast du ja auch hier recherchiert. Ja. Das Thema. Mal wieder geht's um Verkaufsverbot. Ja, die neue Waffe, um auf dem Markt Fuß zu fassen, beziehungsweise den Markt an sich zu reißen. Man klagt einfach und so, gewinnt sogar. Ja. Ja. Scheint ein gutes Mittel zu sein, wenn man keine Innovation hat, dann einfach verklagen, ja, Verkaufsverbote erwirken. Ja. Aber naja. Man erinnere sich an die erste Entscheidung in Düsseldorf. Jeder hat gesagt, ja, das war halt eine Fehlentscheidung, sowas kommt mal, das wird in der nächsten Instanz, werden sie das wieder zurücknehmen und. Ja, nix Scheibenkleister. Düsseldorf hat tatsächlich die Entscheidung bestätigt. Ja. Oberlandesgericht. Das heißt, es gibt laut Gericht ein eindeutiges Geschmacksmuster, eine eindeutige Geschmacksmusterverletzung, furchtbares Wort, grauenhaftes Wort, müsste eigentlich das Unwort 2012 werden. Geschmacksmuster. Ja. Und ja. Schmeckt nach Troll. Das heißt, das Galaxy Tab 10.1 und das Galaxy Tab 8.9 dürfen offiziell in Deutschland nicht mehr verkauft werden. Genau. Was hat das jetzt für Folgen? Also ja, für Leute, die jetzt ein 10, 1, 8, 9 haben, gar keine. Ja. Oder eher geringe. Mhm. Für Leute, die es jetzt kaufen wollen, eventuelle. Ist natürlich sehr, gibt's sehr... Gibt es auch keine Folgen. Ja. Sofern noch Geräte irgendwo, sag ich mal, in den Läden stehen, ist es überhaupt kein Thema, die zu kaufen. Genau. Man weiß halt nicht, wie die Firmen vielleicht reagieren, das ein oder andere Gerät vielleicht zurückschicken, das kann natürlich sein. Fakt ist, dass Samsung an die Läden halt keine mehr liefern darf. Ja, ist ja kein Problem, ne? Weil ich habe das gleich unten drunter geschrieben. Ja, also das Samsung Galaxy 10.1n, das wurde jetzt entschieden, das darf weiterverkauft werden. Die 1-2-Verfügung ist dagegen ist gescheitert von Apple, die eingereicht hat. Da hat Samsung also wieder gewonnen erstmal. Das Galaxy Tab 10.1n ist auf den Markt gekommen, eben um diese Entscheidung da wollte Samsung gar nicht lange warten. Die haben einfach ein neues Design gemacht, das eben nicht mehr so dem Geschmacksmuster entspricht, so jedenfalls in der ersten Beurteilung der Richter. der das zu verantworten hat. Und deswegen darf das weiter verkauft werden. Entsprechend hat das Urteil von vornherein ist mit dem 10.1 überhaupt keine Substanz mehr, weil das 10.1 sowieso gar nicht mehr in Deutschland ausgeliefert wird. Also es gibt's gar nicht mehr von Samsung für Deutschland, das 10.1, sondern nur noch das 10.1N wird ausgeliefert. Ich habe es übrigens letzt gesehen, das ist geradezu gut, dass Samsung das Design geändert hat. Das ist nämlich um so viel schöner als das alte Tablet. Das ist richtig schön. Das hätten sie gleich sollen, das mache ich ehrlich gesagt. Ja. Also, naja. Ja gut, manchmal, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, manchmal muss man zugezwungen werden. Also von daher war es doch gar nicht mal schlecht. Ja, also mir gefällt es besser. Ja, und heute, ich meine, die Themen, also Samsung-Themen heute überschlagen sich. Ja. Eine Horrornachricht, sag ich mal, für Leute mit dem Galaxy S2, die sehnsüchtig auf Ice Cream Sandwich warten. Natürlich kommt ein Ice Cream Sandwich, nur es sind jetzt Versionen aufgetaucht, also Originalversionen von Samsung, Vorversionen, noch nicht offiziell, mit Ice Cream Sandwich, wo leider draus hervorgeht, dass die mit aller Gewalt ihr ganz, ganz, ganz, ganz tolles eigenes System haben draus friemeln müssen. Also das ist ungefähr so, wenn ich mir ein Ferrari kaufe und die Karosserie wegmache und eine Käferkarosserie drauf bastle. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Weil TouchWiz ist sicherlich nicht schlecht für die TouchWiz-Fans, aber kein Vergleich zu Ice Cream Sandwich, da gehört es nicht hin. Also, man sollte zumindest mal den Leuten die Möglichkeit bieten, selbst zu entscheiden, ob sie es drauf haben möchten oder nicht. Aber es ist wohl nicht so der Fall. Es wird in der vorgefertigten Version mehr oder weniger draufgeprätzelt und dann kann man sich über ein wunderschönes Ice Cream Sandwich freuen, was kein Ice Cream Sandwich ist. Also viel Spaß, ihr Galaxy S2 Freunde. Mein Galaxy Note, was ich eigentlich geplant hatte, das war geplant, das wollte ich tatsächlich kaufen. Das habe ich gerade aufgrund dieser Meldung revidiert. Also ich werde mir kein Note kaufen. Also schade, ich sehe auch gerade die Bilder. Also das ist wirklich schade. Da bleibt von dem Ice Cream Sandwich gar nichts mehr übrig. Das sieht genauso aus wie das TouchWiz von Gingerbread. Außer vielleicht in den Einstellungen eben oder der Task-Switcher. Ansonsten ist alles identisch. Das ist ja, also das ist wirklich extrem schade. Aber ja, ich hatte es ja schon mal gesagt, mir ist es fast klar gewesen, weil die Firmen wollen halt sich abgrenzen, die wollen auf ihrem Kram da bestehen. Ja. Und naja, ich finde es schade, die verlieren schon einige Kunden damit. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wahrscheinlich gibt es auch etliche Kunden, die genau deswegen das Samsung kaufen, wegen dieser Oberfläche, weil die das zum Beispiel schon gewohnt sind von einem anderen Handy. Rio, das ist vollkommen in Ordnung, nur sollte man die Möglichkeit lassen zu wählen. Definitiv, da gebe ich dir absolut recht. Ja, also wenn man das Ding startet, muss man sagen können, ich möchte TouchWiz ja oder nein. Ja. Oder vielleicht sogar, dass man sagt, ich kann es aktivieren oder nicht aktivieren, sogar während dem Betrieb. Weil ich meine, es ist sowieso oben drauf gesetzt, das heißt, ob ich es dann nachträglich aktiviere oder nicht, spielt dann auch keine Rolle. Ja. Genau, gerade für das Galaxy Note wäre zum Beispiel das Original Ice Cream Sandwich perfekt gewesen mit dieser variablen Anpassung, diesen nahtlosen Übergang von Tablet zu Phone, ja, ja. Version. Fände ich alles sehr, sehr toll, aber naja, was soll's. Ich hab's fast befürchtet. Also nach HTC ist Samsung dann der zweite, der nur wieder seine eigenen Kram draufpackt und deswegen gibt's eigentlich das Telefon nur noch das Galaxy Nexus momentan, das in Frage kommt, wenn man echtes Ice Cream Sandwich, die echte, neue, gute und beste Android-Oberfläche haben will, muss man das Galaxy Nexus nehmen. Ja, grundsätzlich ist es sehr interessant, das Galaxy Nexus. Ich finde es nur sehr, sehr schade, dass es wohl im breiten Verkauf einiges an Qualitätsproblemen gab, also nicht vom ICS, sondern vom Gerät selbst. Da gab es sehr viel Beschwerden. Es soll ja auch jetzt, ist ein Gerücht, muss ich dazu sagen, soll ja jetzt auch eine neue Version von dem Gerät nochmal kommen mit entsprechend leicht veränderter Hardware. Also ich muss sagen, nein. Sorry. Das mag, das diese ganzen Schwierigkeiten, die es da gab, waren hauptsächlich bei den US-Modellen. Die gab es nie bei den deutschen Modellen. Das darf man wirklich nicht das verwechseln. Und leider schürt das auch noch die Gerüchte wieder. Also jedes Galaxy Nexus, das in Deutschland verkauft wurde, ist okay, also zumindest, sie hat nicht die Fehler, die man gehört hat von diesen Berichten aus den USA. Das hat nämlich nur für die Version gezählt, die auch, es gab jedenfalls verschiedene Hardware-Versionen. Es gibt ja drei Versionen im Prinzip, einmal die europäische Version, einmal die US-Version und einmal die US-Version für CDMA-Netze, wie zum Beispiel für Verizon und Sprint. Und die unterscheiden sich, und nur bei der einen, also nur bei der GSM-Version für die USA, ist da ein Fehler aufgetreten. Ansonsten sind die Geräte, ich will nicht sagen fehlerfrei, es gibt kein Gerät, das fehlerfrei ist, das hat es noch nie gegeben, aber jedenfalls die Fehler, die dort beschrieben werden, die gibt es bei unseren Modellen nicht. Definitiv. Mag sein. Auf jeden Fall ist es so, dass die Verarbeitung der Geräte, sag ich mal, nicht so toll ist. Also das Gehäuse zum Beispiel ist leicht kaputtbar und. Also es geht hier jetzt nicht rein um die Technik, sondern allgemein um die Beschwerden, warum dass dieses Gerät häufig zurückgesendet wurde von vielen Leuten. Schlicht und einfach, weil die Grundqualität vom Gerät nicht gestimmt hat. Okay, das habe ich jetzt. Mit Macken schon drin und. Also das heißt, wir reden hier von der Auslieferungsqualität. Okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Nicht unbedingt jetzt von der Technik. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Wo waren denn da die Quellen dafür? Du kannst in verschiedene Verkaufsdinger reingehen und kannst ja mal die entsprechenden Kommentare angucken und dann wirst du das mehr als einmal finden. Naja gut, das findet man bei jedem Telefon mehr als einmal. Also da gibt's nichts Einschlägiges jetzt von irgendwie eine News oder von der Redaktion oder vom Test oder so weiter. Ja. Ich meine, guck dir mal an, was für Bewertungen teilweise bei Apps drin sind. Ja, kein App to SD, ein Stern, boop. Naja, also ich weiß nicht. Nee, also ich muss sagen, das Galaxy Nexus, also nach meiner Meinung nach, ist es ein einwandfreies Telefon. Da gibt's auch keine Qualitätsmängel, überhaupt nicht, finde ich. Ich habe das auch schon exzessiv getestet, kann eigentlich nichts Negatives sehen und von großen Rücklaufzahlen weiß ich jetzt selbst auch nichts. Wenn du Besseres weißt, klar, muss ich mal nochmal nachgucken, kann ja durchaus sein, aber das Galaxy Nexus ist das Telefon, das ich jedem empfehlen kann, wenn er ein normales Ice Cream Sandwich will. Und also ich finde es fast schon, da muss ich jetzt ganz klar sagen, Mode, ich finde es fast schon frech, deswegen zu sagen, das Telefon wäre jetzt keine Alternative wegen technischen Problemen. Also da muss ich sagen, das sehe ich überhaupt nicht so. Das habe ich überhaupt auch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ein Gerücht existiert, dass eine andere Version kommen soll, die halt eben diese leichten, oder wie du es auch nennen willst, Qualitätsprobleme entsprechen. Es gibt keine Qualitätsprobleme und eine neue Version, ich weiß nicht, okay, vielleicht in den USA oder so. Das werden wir dann sehen. Recherchiere es einfach auch nochmal nach. Okay, also meiner Meinung nach gibt es keine Qualitätsprobleme und auf eine neue Version braucht man da sicherlich nicht zu warten. Wer das Handy haben will, soll es kaufen. Wenn er Probleme hat, dann kann er sich bei mir beschweren. okay, also, dann was haben wir noch? Du hast noch was, das Padphone. Ja, ich verspreche mir viel, oder mein Kaufwunsch für demnächst ist das Asus Padphone. Das habe ich auch schon mal erwähnt in der Sendung, dass das ein potenzieller neuer Mitbewohner hier im Haus werden soll, weil das ist das erste Gerät, welches direkt Telefon und Tablet vereint. Man kann also das eigentliche Handy in den Tablet-Rahmen einstecken und hat dann mehr oder weniger das Handy zum Tablet gemacht. Und genau dafür eignet sich natürlich Ice Cream Sandwich perfekt, weil Ice Cream Sandwich eben beide, ich sag mal, Plattformen bedient. Plattformen kann man eigentlich auch nicht sagen. Naja, beide Techniken bedient. Mhm. Qualitativ, ausstattungstechnisch macht es, zumindest was die Beschreibung betrifft, einen extrem guten Eindruck. Also auch die Bilder zeigen ein wirklich sehr stabiles Gerät. Die technischen Daten sind auch in Ordnung, also neueste, also ja, das, was man eigentlich heute erwarten kann, also ein TK3 Quad-Core, entsprechend, ja gut, die Ausstattung sind wir ja alle schon mal durchgegangen. Was halt hier der große Hammer ist, sind die verschiedenen Möglichkeiten des Dockings, also es gibt ein Tastatur-Dock, es gibt ein Game-Dock und. Für alles gibt es irgendeinen Dock. Und was jetzt eigentlich der Grund ist, warum ich das Thema hier nochmal reingenommen habe, es sollte ja ursprünglich auf dem World Mobile Congress vorgestellt werden. Das wird nicht der Fall sein. Es wird separat, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, ich habe gerade was verwechselt. Das, was nicht vorgestellt wird, war das Samsung Galaxy S3. Ah, okay. Ja, okay, da habe ich jetzt gerade verwechselt. Also das Padphone wird vorgestellt auf dem Mobile World Congress und soll bald, sag ich mal, richtig hier auf den Markt gehen. Und dann werde ich mit Sicherheit einer derjenigen sein, die sich das Gerät zumindest mal zu Gemüte führen und mal durchchecken. Also für mich ist das ein guter Kandidat für ein neues Gerät. Ist sicherlich eine Preisfrage, ne? Ich meine, auf der einen Seite muss man bedenken, man hat dann quasi nur ein Gerät zu gleicher Zeit. Ja. Also wenn man ein Handy und ein Tablet separat hat, dann hat man ja quasi zwei Geräte, die zum Beispiel noch jemand anderes im Haushalt benutzen kann, ja, während man selbst das Handy benutzt. Ja, ja. Das Einsatzgebiet ist auch nur für eine Person. Ja, genau, also, richtig. Das ist auch so gedacht. Genau, das muss dann aber preislich, würde ich sagen, auch dem gerecht werden, weil wenn ich mir jetzt ein Tablet und ein Phone kaufe, ja, dann habe ich zwei separate Geräte. Wenn ich mir jetzt nur das kaufe, dann habe ich ein Gerät, dann muss es aber auch billiger sein, wie jetzt ein Phone und eben ein Tablet. Ja, man kauft es ja auch gleich zusammen und sicherlich wird es ein bisschen teurer sein wie ein normales Tablet, beziehungsweise wie ein normales Telefon. Die Frage ist, wie hoch die Differenz sein wird. Ich kann es auch noch nicht sagen. Ich meine, ich werde für sowas keine 1200 Euro ausgeben, das kann ich ja jetzt schon sagen. Nicht mal annähernd, aber wenn ich jetzt mal vergleiche, ein UMTS-fähiges Tablet, muss ich ja mit zu Rande ziehen, jetzt mal ohne und vielleicht ein paar Euro drauf, weil halt eben es ja noch das Display, sag ich mal, dazu kommt. Und dann denke ich, dass so ein Gerät durchaus 700 Euro wert ist. Aber gut, das möchte ich jetzt hier nicht einfach rein spekulieren, das macht keinen Sinn. Wir müssen warten, bis es da ist. Asus macht ein Ding draus, also die erhoffen sich große Marktanteile damit. Ich denke, die werden sie auch kriegen. Weil der erste Eindruck, den ich jetzt habe und auch auf den Videos, die ich gesehen habe, gut. Also ich würde gerne eins haben. Okay. Ja, und noch was hast du? Was habe ich denn noch? Ach Gott, ja. Ein Lieblingsthema. Ja, gut, große Größe eines Großen, der im US-Markt so ein paar andere verdrängt, nämlich Amazon mit seinem Kindle Fire. Der Kindle Fire, wissen wir ja alle, ist die Android Tablet-Version vom Kindle, ich sag's mal so, mit einem eigenen geschlossenen System, so wie Apple das auch hat, sag ich mal. Ja, vielleicht nicht ganz so heftig, aber ähnlich. Ja, doch, kann man schon sagen. Ja. Und der Hammer ist, das Gerät ist halt relativ günstig zu kriegen, in Anführungszeichen. Ich glaube, $199 kostet es im Moment. Und hat einen riesen Andrang in den USA. Und schmeißt, ja, andere aus dem Rennen. Ja, also ich hatte das schon gesagt, ne? Also ich habe das schon von Anfang an vermutet, dass der Kindle Fire ein Riesenrenner wird. Wir hatten ja noch spekuliert, wo sind denn die Anwendungsgebiete und kaufen sich das dann wirklich viele Leute? 6 Millionen Stück haben sie verkauft schon. Ja, da habe ich ja gesagt, also im Prinzip dem normalen Konsumenten ist das egal. Ja, ob da jetzt der Android-Market drauf ist oder nicht, wenn Amazon dahinter steht, der kauft die Bücher bei Amazon, der kauft die Musik bei Amazon und hat hier ein Gerät, das eben komplett die gesamten Stores in diesem Amazon-Netzwerk, möchte ich fast schon sagen, bedient und dann kann man eben hier, das Musikstück, klick, kaufen, das Buch Klick kaufen, die App Klick kaufen, ja, zack. Das ist alles super einfach. Das kann ich aber doch auch so mit jedem anderen Android-Gerät. Ja, ja. Viele wissen das vielleicht nicht. Ja, ja, klar, aber das ist nicht so insgesamt abgeschlossen. Ja, du musst die bei den anderen Tablets, also quasi dann die Sachen installieren, der App, den App Market, ja, beispielsweise, dann die Kindle Reader Applikation, dann das Amazon MP3 Programm, das muss man sich alles runterladen. Und dann ist natürlich auch noch diese Oberfläche, die hier voll integriert ist bei dem Kindle Fire. Ja, das heißt, man macht an und man ist bei Amazon sozusagen. Ja, man hat Amazon auf dem Tablet. Ja, und das ist eben für die Konsumenten, die nur lesen, Musik hören wollen und so, ist es genau das Richtige. Die brauchen sich da keine Gedanken, um irgendwas zu machen. Ja, die machen sich auch keine Gedanken um Updates. Da wird es wahrscheinlich nie eins geben, großartig. Ja. Es läuft Gingerbread im Hintergrund drauf, aber das weiß man auch nicht, da ist auch nichts dabei von Android. Aber auf jeden Fall, dieses System scheint sich zu lohnen. Ja, ob es jetzt Gewinn bringt für Amazon, wird sich noch zeigen, weil die machen ja bei jedem Gerät erstmal Verlust, das zu verkaufen. Das ist vielleicht auch noch ein Grund, 199 Euro kostet das Teil, das ist natürlich für so ein Tablet absolut super vom Preis her. Und ich glaube, das hat auch noch ein ganz großes Stück mitzumachen. Das müssen die anderen Tablet-Hersteller endlich mal begreifen. Preis ist das Wichtigste. Ganz einfach. So ist es. Ja, gut, also ich denke, das ist ähnliche Kundschaft wie die Apple-Kundschaft, die, sag ich mal, auf diesen Zug aufspringt. Und das zeigen ja auch die Zahlen. Also Apple zittert ja regelrecht vor dem Kindle Fire im Moment. Weil die nehmen den mehr oder weniger den Markt weg. Schon allein einfach, weil das Gerät erheblich günstiger ist. Naja, gut. Ich weiß nicht. Ja. Was ich mich gefragt habe, ist, ob das nicht schädlicher ist für jetzt für die Android-Tablet-Szene als für die Apple-Tablets. Ehrlich gesagt, Apple. Ob die jetzt da großartig davon betroffen sind. Wenn ich mir jetzt aber so mal angucke hier in der Grafik, wie viel Tablets quasi jetzt, ja, sagen wir mal, zugunsten von dem Kindle Fire bei den Android-Tablets weg sind, dann ist es doch eher die Frage, ob das nicht schädlich ist für die anderen, oder was heißt schädlich, ob das nicht eher negativ ist für die anderen Android-Tablet-Hersteller als für Apple. Ja. Also, ja. Weil die haben massive Einbußen gehabt, ja, Samsung vor allem, während eben Amazon hier sehr starken Zuwachs bekommen hat. Und ich weiß noch nicht, inwiefern das auch für Android an sich gut oder schlecht ist. Android ist ja Open Source, jeder kann quasi diesen Source Code nehmen und dann eben auf diesem Basis dann selbst was Eigenes machen damit. Ja, das ist der Vorteil von Open Source. Inwiefern jetzt halt die Leute das negativ sehen, wenn die jetzt sagen, ja, Android, was ist jetzt Android, ist es jetzt Amazon oder ist es der Rest? Gut, vielleicht ist, dass eben die Amazon-Kunden ja gar nicht wissen, dass da Android drauf ist, also jedenfalls die normalen 0815 Konsumenten, ja, die wissen da gar nicht, dass da Android drauf ist. Und daher, ja, wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt. Ich weiß auch nicht genau, ob man das als regelrechtes Android-Tablet zählen soll oder nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Ich überlasse das einfach mal den Marktbeobachtern. Die werden das schon so zurechtlegen, wie sie es brauchen. Ja, das ist immer so. Du hast jetzt hier was Google Docs-mäßiges. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil da habe ich nicht so viel mitbekommen. Moment, ich habe noch das Humble-Bundle. Ja, genau. Könnt ihr ganz kurz nur, könnt ihr das runterladen, beziehungsweise ihr könnt es kaufen, und zwar für so viel Geld, wie ihr ausgeben wollt. Ganz genau. Ihr könnt es für 1 Cent kaufen, ihr könnt es aber auch für, wenn ich das richtig sehe, was da einer gemacht hat, für an die 150.000 oder sowas kaufen, die 4 Games. Ich krieg hier gerade den Link nicht auf. Also, dauert einen Moment, die Zahl wird gerade geladen. Also man kann quasi selbst bestimmen, ja, für wie viel Geld man das kaufen will. Genau. Einer hat $1,700 bezahlt für diese vier Games. Ein anderer 1660 für die vier Games und so weiter und so weiter. Ihr könnt aber auch nur einen Cent zahlen, wenn ihr wollt. Ja, das ist kein Thema. Sinn und Zweck des Ganzen ist, ihr spendet damit. Einmal könnt ihr festlegen, separat, wie viel Geld dem Entwickler zugehen soll von den Spielen, welcher gemeinnützigen Organisation zugehen soll und welcher, wie viel davon eben dem Anbieter von diesem Humble Bundle zugehen soll. Und das ist ein das sind alles Cross-Plattform-Games, die vier Stück, die gibt es sowohl auf iOS, beziehungsweise halt nicht iOS, die gibt es auf Mac, Windows, Linux und auf Android. Ja. Und dafür könnt ihr euch das dann kaufen. Sehr, sehr schön. Guckt das mal an. Link findet ihr in der Beschreibung. Humblebundle.com ist das Ganze. Und ich finde, das ist eine super Sache. Und ja, hoffentlich wird das von Erfolg gekrönt sein. Hoffentlich tun nicht viele Leute für einen Cent das Ding kaufen, sondern zeigen sich großzügig und zeigen auch den Android-Entwicklern, dass die Leute auch bereit sind, dafür was zu zahlen. Ja, genau. Da ist auch ein Counter, ne, auf der Webseite, ne? Bundles genau. Sold. Das ist auch ganz recht interessant. Wie viel sind die jetzt? 104.708 Stück. Wow, cool. Ist schon mal nicht schlecht. Dann neue Version von Google Docs, vielleicht ganz kurz. Es gab eine neue Version von Google Docs, und zwar verbesserte Tablet-Darstellung, wobei Tablet ist immer so eine Sache. Also hier, wenn ihr zum Beispiel so ein Samsung Galaxy Tab 7 Zoll habt, dann könnt ihr das vergessen, dann kriegt ihr nur die Phone-Version. Google scheint das absichtlich zu ignorieren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es da eben, wird es als Telefon gezählt und nicht als Tablet bei Google Docs. Ja, die werden das wahrscheinlich nur auf Honeycomb und ICS ausliefern, ne? Wahrscheinlich, ja. Dennoch ist die neue Version von Google Docs interessant, denn es gibt auch eine Offline-Funktionalität. Man kann jetzt also jede Art von Datei und Dokument als Offline markieren, dann wird es heruntergeladen und man kann damit arbeiten, während man keinerlei Verbindung hat zum Netz. Und wenn man Änderungen macht, dann werden die synchronisiert, sobald man wieder Verbindung hat. Auch das wieder ein neuer Schritt in Richtung in die Cloud. Richtige Richtung auf jeden Fall. Genau. Ja, und dann hast du hier kurz vor Schluss noch eine schöne Schlagzeile reingesetzt. Oh je. Oh je. Da habe ich ja auch gleich, hab's gelesen, hab noch gedacht, soll ich es reinnehmen? Aber du hast es getan und jetzt. Ja, also ich habe das heute Mittag gelesen und ich habe gedacht, nee, das glaube ich jetzt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, weil also es ist unglaublich, was Firmen bekommen, die einfach nur auf die Idee kommen, wegen irgendwas zu klagen. Ja, ich klage demnächst, Rio, ich verklapp dich demnächst, weil du einen Pups gelassen hast. Ich habe aber das Recht zu pupsen, weil ich habe vor dir gepupst. nein, gut, es ist jetzt im Kontext auch was anderes, aber trotzdem so ähnlich klingt das Ganze hier. Also ich möchte es mal vielleicht erklären. Eine französische Firma macht elektronische Karten und vermarktet diese an Firmen, dass diese wiederum sie benutzen können, um halt eben zu zeigen, wo sind die einzelnen Unternehmen, wo sind gegen die Niederlassungen. Gegen Geld, gegen Gebühren. So. Genau. Google, das weiß ja jeder, hat ja Google Maps kostenlos und bietet auch eine API-Schnittstelle an, womit man Google Maps in andere Programme, also in selbstgemachte Programme einbinden kann. Grundsätzlich ist dies für den normalen Gebrauch kostenlos, ja. Und es soll in diesem Jahr für Firmen kostenpflichtig werden. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, ich könnte schwören, ich hatte nämlich das Thema mal in einer Firma, in der ich gearbeitet habe, auf dem Tisch. Und da war es nämlich auch nicht kostenlos für Firmen, wenn man das in seine eigenen Systeme integrieren möchte. Und naja, angeblich wäre Google jetzt ganz plötzlich auf die Idee gekommen, das dieses Jahr zu kommerzialisieren. Also Firmen, die diese API-Schnittstelle, ich rede jetzt nicht von einem normalen Maps, sondern von dem Vorsicht. Einbinden. Ja, Vorsicht. Wie Vorsicht? Ich glaube, du bringst da gerade was durcheinander, aber mach mal weiter. Google, dass die halt eben dafür Gebühren verlangen. Wohlbemerkt, ich bin der Meinung, das war schon immer so. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Kann ja auch sein. Also auf jeden Fall, diese Firma klagt, Google hätte den Wettbewerb verzerrt, indem er halt eben mit kostenlosen Diensten alles rübergezogen hat zu sich, um dann halt letztendlich doch den Schalter umzulegen und Geld zu verlangen. So, als allererstes ist es in der Marktwirtschaft von vielen, vielen Firmen gängige Praxis. Ja, sowas machen nämlich alle, und zwar ständig, rund um uns rum. Ja, man braucht bloß Fernsehen gucken, dann weiß man's. Zweitens ist es, wie gesagt, meines Erachtens so, dass schon immer für diesen Einsatz Geld gekostet hat. Also ich habe das nicht so kapiert, was da jetzt anders sein soll. Und drittens kann man doch nicht jemanden mit einer Summe von übrigens 500, muss man sich mal vorstellen, 500.000 Euro Schaden verklagen. Also das ist eine Summe, das ist eine 500.000. Ich will die auch haben. Ja, nur weil einer auf die Idee kommt, ja, der hat da was gemacht. Ja, oh Gott, ich meine, wenn Mercedes heute kommt und sagt, BMW hat früher serienmäßig ein, was weiß ich, Taschenwärmer dabei gehabt und jetzt verlangt er Geld dafür, ja, dann muss er mal 500.000 Euro bezahlen, weil das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Was ist denn das für ein Quatsch? Aber okay, ich bin kein Anwalt, ich find's nur seltsam, diese Entscheidung. Ich finde es von meinem Verständnis her nicht richtig. Ja. Und anscheinend hat wohl Frankreich grundsätzlich was gegen Google, weil wenn man die Vergangenheit betrachtet, haben die immer wieder einen auf die Rübe bekommen. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich Google wäre, würde ich sagen, okay, Leute, wenn ihr mir ständig so blöd kommt, dann Schalter aus, Frankreich. Tschüss. Also, ich habe das Urteil jetzt ein bisschen anders verstanden. Wie gesagt, ich habe das auch gelesen, ich habe die Meldung auf Heise gelesen, du hast das auf CD.net, glaube ich, gesehen. Ja, ja. Und zwar geht es darum, dass Google diese Daten kostenlos zur Verfügung gestellt hat, ja, und damit den Wettbewerb, so das Gericht, unterbindet. Die andere Firma konnte deswegen ihren kostenpflichtigen Kartendienst eben nicht so gut verkaufen. Ja. Und es wurde dann, ich habe hier das irgendwo das gesehen, und zwar wurde es dann eben vom Richterspruch auf diese Kostenlosigkeit bezogen. Ja. Das bedeutet, hätte Google von Anfang an Geld verlangt, ja, wäre das kein Problem gewesen. Oder, beziehungsweise sollte kein Problem sein, weil Google jetzt ja Geld wiederum verlangt. Das heißt, möglicherweise, sage ich mal ganz einfach, möglicherweise wird Google den Kartendienst ganz normal anbieten können, weiter in Frankreich, weil es jetzt ja was kostet. Es war tatsächlich so, und da haben sich auch viele Leute darüber aufgeregt, dass es deswegen, dass Google deswegen verurteilt wurde, weil es kostenlos etwas anbietet. Ja? Also das wäre ja das Ende von freier Software. Das ist schon ziemlich erbärmlich. Einer hat geschrieben, einen Kommentar hier bei Heise, das muss ich vorlesen, ja, weil das trifft den Nagel auf den Kopf. Ja. Da hat einer geschrieben, also nochmal, Google muss eine Strafe zahlen, weil es etwas umsonst anbietet, weil ein Dritter dasselbe gerne gegen Bezahlung anbieten würde. Demnächst wird eine Frau, die bereitwillig mit jedem ins Bett geht, der gerade scharf auf sie ist, auch zu einer Strafe verurteilt, weil sich die Hure aus dem Haus nebenan beschwert, oder wie? Ja? Ja. Extremes Beispiel, aber es trifft's auf den Kopf. Ja, die Hure von nebenan kann kein Geld mehr verdienen, wenn die Nachbarin ja kostenlos mit jedem ins Bett also steigt. Prostituierte bitte, ja, weil es ist schon fast ein Kraftausdruck hier, ja. Ja. Und genau das ist aber passiert, ja. Google ist gewissermaßen verurteilt worden, weil Google eine Dienstleistung kostenlos anbietet, die ein anderer kostenpflichtig anbietet und der damit kein Geld mehr jetzt verdienen kann. So, was das bedeutet in Frankreich, da kann man mal überlegen. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Berufung möglich ist. Google hat es auf jeden Fall angekündigt. Die haben gesagt, also die haben die Schulter gezuckt, haben den Kopf geschüttelt, haben gesagt, was soll denn das? Ne? Und haben gesagt, sie gehen auf jeden Fall in Berufung. Gut, dann ist gut, wenn es noch Berufung geben kann, weil das Urteil entbehrt natürlich jeglicher Logik. Das ist unglaublich. Ich denke, da steht auch die Politik dahinter. Da soll ein Zeichen gesetzt werden, ja, dass die französischen Firmen eben sich gegen die bösen Amerikaner behaupten kann. Ja. Dann, ja, weil, du weißt ja, was das bedeutet, ja? Ist ja grundsätzlich so, Google ist das Böse, ja, und ja, Frankreich ist vive la France, ja? Ja, genau, dann guck dir mal die neuen Bestimmungen von Google an und guck dir mal welche AGBs an von diesen Firmen, mal gucken, welche besser also, ist. Also Europa tut sich immer mehr ins Ausschießen technisch gesehen, ja? Die haben keine vernünftigen Dienste, die sie anbieten können. Sie können überhaupt nicht mithalten und probieren jetzt die Mitbewerber aus dem Ausland von den Firmen, die es können, zu denunzieren, kaputt zu machen. Ja? Also ich weiß nicht, in Deutschland heißt es dann ja deutscher Datenschutz und Deutschland über alles. Ja? In Frankreich heißt dann ja bös Google, ja, französische Firmen brauchen mehr Umsatz, ja, und wieder das weg. Dabei sollte man doch einfach mal das Kind beim Namen nennen. Europa hat den Anschluss vollkommen verloren wegen ihrer Technikfeindlichkeit und jetzt wird hier probiert, Schadensbegrenzung zu betreiben. Nein, sorry, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das ist ja schon eine Marktdiktatur, was da angestrebt wird in Europa. Ja, genau das wollte ich eigentlich gerade sagen. Ich meine, in dem Moment, wo man nicht mehr frei darüber verfügen kann, ob man seine Ware jetzt kostenlos vermarktet oder nicht, ist es ein ganz klarer Einschnitt in die freie Handeln. Wobei, ich sag mal jetzt was anderes, ja. Ja. Gerade Frankreich ist eines der Länder, was sehr, sehr groß gebrüllt hat, Globalisierung, Globalisierung, Globalisierung, wir wollen dabei sein, wir wollen die Größten sein. Ja. Nur, wenn man mit einem großen Hund pinkeln möchte, dann sollte man das Bein heben können. Ja, richtig. Und im Moment ist es so, dass sie versuchen, das Bein unten zu halten von einem, der viel, viel größer ist. Ja. Also, ich glaube nicht, dass das auf Dauer gut ist. Ich bin ich bin ein bisschen ein Feind des Kapitalismus, also zumindest mal in der extremen Form, so wie er zurzeit betrieben wird. Aber wenn ich mir sowas dann anhöre, dann muss ich auch sagen, hallo, da gibt es eine Firma, die macht Geld, ohne, sag ich mal, den kleinen Mann auszulutschen. Ja. Und wird dafür bestraft. Was macht Google? Google macht eigentlich das, was wir uns alle wünschen. Sie bieten was an, was sie, für im Tauschhandel. Zwar, ich sag mal, Daten gegen Ware. Ja, die großen Firmen, also erstmal muss die Bevölkerung geschützt werden, nicht die großen Firmen. Und dann müssen die großen Firmen auch nicht so geschützt werden, dass sie dann sogar noch mehr zahlen müssen, als wenn sie nicht geschützt worden wären. Also Entschuldigung, auf diesen Schutz da kann ja jede Firma dann wohl verzichten. Ja, das Problem, es geht halt immer ums Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Und es ist halt so, man muss ja nur andere Firmen, Banken etc. sehen, wenn ich dann so Nachrichten höre wie, ach ja, es waren 6 Milliarden Gewinn geplant, wir haben nur 3 Milliarden Gewinn, ich betone Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn. Und geht es pinsellos, nur muss man sich mal bedenken, wo kommen denn diese 3 oder 6 Milliarden her? Aus unserer Tasche, Leute. Das sollte man vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurückfließen lassen, ne? Weil nur so funktioniert nämlich Wirtschaft. Und nicht mit, was weiß ich, von allem 20% Rendite verlangen. Aber okay, das schweift jetzt aus. Und wir sind auch soweit jetzt dran, die erste Woche zu machen, oder? Nein, eins haben wir noch. Das Wichtigste von heute, finde ich. Das Allerwichtigste. Wir haben vorhin schon mal wegen den Hast du wieder die Google Docs nicht aktualisiert? Ja. wir haben vorhin ja über das Verkaufsverbot von dem Samsung 10.1 und 8.9 geredet. Und tja, jetzt bin ich mal gespannt, wie Apple die eigene Medizin schmeckt. Denn vor wenigen Stunden hat, also wir machen ja die Aufzeichnung hier jetzt am Freitag. Jetzt, und vor wenigen Stunden hat Motorola gegen Apple gewonnen vor, oder ja, kann man sagen, vor Gericht gewonnen. Und ein Richterspruch ist ergangen. Es wird ab sofort ein Verkaufsverbot für UMTS, iPads und iPhones geben. Alles außer dem iPhone 4S darf nicht mehr verkauft werden. Das iPhone 4S ist deswegen noch nicht drin, weil eben zu der Zeit, als dieses eingereicht wurde von Motorola, diese Patentklage, es geht da um ein 3G-Patent, da war das iPhone 4S noch nicht auf dem Markt. Möglicherweise wird es sogar noch ausgeweitet auf das iPhone 4S. Und Apple hat auch schon sofort müssen reagieren und ist im Apple Online Store gibt es keine UMTS-iPads mehr und keine iPhones mehr aus dem 4S in Deutschland. Hm. Ja, das ist wirklich ein Schlag in die Fresse zurück. Genau. Und danach kam gleich noch ein Urteil. Pushmail darf ebenfalls nicht mehr benutzt werden von Apple. Ist allerdings Reaktion noch ausgeblieben. Und zwar, es geht darum, dass auch hier, ich glaube auch von Motorola, ein Antrag gestellt wurde wegen diesem Pushmail-Verfahren. Das heißt, das sorgt dafür, dass ihr sofort, wenn ihr eine E-Mail bekommt, diese auch aufs Handy bekommt, was ja bei Android schon seit der allerersten Version Standard ist. Beim iPhone wurde das dann später eingeführt, dieses Pushmail. Vorher war das also ein ganz normales Abrufen der Mails, wie man es zum Beispiel von alten Mailprogrammen kennt. Das heißt, sagen wir mal alle 10 Minuten, das konnte man dann einstellen, hat eben das Programm die E-Mails abgerufen, während beim Pushmail die E-Mails quasi direkt vom Server auf das Handy geschickt werden, ohne dass das Handy das abrufen muss. Also das heißt sofort in naher Echtzeit. Und dieses wurde jetzt ebenfalls in einem Richterspruch anerkannt, ich glaube auch in Mannheim. Und das bedeutet, dass diese Pushmail-Dienste erstmal bei Apple nicht mehr weiterverwendet werden dürfen. Also, so sieht es aus, ne? Wer Wind sät, wird den Sturm ernten, heißt es immer so schön. Und genau das ist jetzt Apple passiert. Ja, die Geister, die ich rief, wird man so schnell nicht mehr los. Jetzt habe ich beinahe alle Sprichwörter durch. Ne? Ja. Also ich kann dazu nur eins sagen. Und ich kann dazu auch nur eins sagen. Jetzt kommen wir nämlich zu den Apps der Woche. Genau, und Apps der Woche. Yay. Und? So, hallo, ich zeige euch heute meine App der Woche. Und zwar ist das die App Subcard. Das ist ein Rabattsystem von den Subway-Restaurants. Und ich fand das ganz, ganz interessant, dieses System, was da genutzt wird. Und das ist also eine App, die es für verschiedene Plattformen gibt. Und das funktioniert also ganz einfach. Man hat, oder was heißt ganz einfach, es kommt einem zuerst vielleicht mal ein bisschen skurril vor, aber man meldet sich da an, macht einen also einen Account und wird mal ein paar komische Sachen noch gefragt. Ja, die im Prinzip das, was auch gefragt wird, wenn man diese Rabattkarten, die es früher gab, da ausfüllt mit diesen Stamps, die man dann sammeln kann. Ja. Und wenn man die Karte dann abgibt, dann muss man hinten eben das und das draufschreiben. Das muss man jetzt bei der Registrierung machen. Dann kann man diese App nutzen und wenn man die startet, sieht man dann hier sowas da. Das hier ist ein Code, sowas wie ein QR-Code in etwa. Und wenn man sich dann also in diesem Subway-Restaurant was kauft, ja, dann wird dort direkt dieser Code nach dem Kassiervorgang eingescannt und ihr bekommt die Punkte quasi direkt gutgeschrieben. Des Weiteren gibt es dann eben noch auch ein interessantes System, wenn ihr das nächste Subway-Restaurant sucht. Dann könnt ihr einfach hier draufklicken, der lokalisiert euren Standort dann und zeigt euch die nächstgelegenen Subway-Restaurants, die man dann anklicken kann und sich dorthin geleiten lassen kann. Ja, also sehr, sehr schick gemacht. So sieht das dann hier aus, wenn ihr Punkte gesammelt habt. Ja, dann steht das hier so drin. Und man kann auch sehen, wie viel Punkte ihr da quasi bekommen habt dafür. Ja. Und hier seht ihr nochmal, wie das ist, wenn man dann diese Subway sucht. Ja, kann man hier dann in der Nähe oder nach Postleitzahl einen Ort suchen. Und man hat hier auch das letzte ausgewählte Restaurant. Da kann man sehen, wo es denn vorher war. Die App ist leider relativ groß, auch wenn die jetzt hier nur mit 515 Kilobyte angegeben ist. Ist sie doch relativ groß. Man kann sie leider auch nicht auf die SD-Karte machen, zumindest in der Version, in der ich sie jetzt probiert habe. Ihr könnt über die Entwicklerseite quasi gehen. Das ist ein bisschen komplizierte Internetadresse. Ich hoffe, das wird jetzt hier die richtige aufgemacht. Ja, genau. Subway-sandwiches.de subcard/subcard. Ja. Und dort könnt ihr dann hier auswählen Android Market und dann kriegt ihr dort den richtigen Link oder ihr geht direkt in den Android Market. Dort seht ihr dann allerdings mehrere von diesen Programmen angeboten. Also hier zum Beispiel Subcard ohne weiteren Zusatz, Subcard, Subway Subcard. Hier nochmal Subway Subcard, das ist aber von anderen Anbietern, Vorsicht. Ja, keine Ahnung, was das soll. Das sind wohl hier nach Region. Also es sieht so aus, als ob das hier oben nur für UK und Irland ist. Ja. Hier, das ist nur für Neuseeland. Und hier, das ist für die deutschen Restaurants hier. Dieses Subway Subcard. Ja. Genau. Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier auch eine inoffizielle Version gibt. Aber gut. Naja. Also das ist jedenfalls hier die richtige. Und damit könnt ihr dann Subs kaufen, beziehungsweise nicht kaufen, sondern damit erhaltet ihr dann quasi die Rabattpunkte. Finde ich sehr, sehr gut. Man braucht keine Karte mehr mit rumzuschleppen, man braucht keine Stamps mehr einzusammeln, sondern man hält einfach nur noch sein Android an der Kasse hin und jede Subway-Filiale hat so ein Gerät, das wird abgescannt und zack, hat man die Punkte gut geschrieben. Super Sache. Deswegen dies die App der Woche, kurz und schmerzhaft. Und jetzt die App der Woche von Mo. Ja, meine App der Woche ist diese Woche was ganz Besonderes. Und zwar gibt es eine ganz, ganz tolle Webseite, die nennt sich www.mitfahrgelegenheit.de und da kann man, ja, Auto- oder Mitfahrsharing machen. Das ist eine geniale Geschichte. Man kann also Angebote nutzen von anderen oder halt ein Gesuch einstellen, um die ein oder andere Fahrt zu finden. Es sind erstaunlich viele Fahrten drin, unglaublich. Dazu gibt es die gleichnamige App. Mit der App kann man gucken, wie gesagt, wo, wer, wie, was, warum, wohin fährt und zu welchem Betrag. Und grundsätzlich ist es eine echt gute Idee, sowas zu machen. Weil die Umwelt wird es danken, weil die Leute fahren die Strecke eh, ob sie jemand mitnehmen oder nicht. Und es ist auf jeden Fall der richtige Schritt, sowas in Anspruch zu nehmen, weil warum muss ein Auto immer nur mit einem belegten Sitzplatz fahren? Also ich find's super klasse gemacht. Ich selbst habe es noch nicht in Anspruch genommen, bin auch noch nicht angemeldet bei dem Dienst. Die Möglichkeiten sind recht interessant, die man da machen kann, ist simpel gehalten. Aber funktionell. Und viel gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Es ist schön gestaffelt, also man kann suchen von nach, wie man fahren will, wann man fahren will, wie viele freie Plätze zur Verfügung stehen und und kann dann schlicht und einfach mit der entsprechenden Person in Kontakt treten und diese Fahrt entweder buchen oder nicht. Ja. Wie gesagt, richtige Richtung, die Umwelt wird es danken und eine gute Idee. Und das auch noch als App zu machen, ist ja sehr sinnvoll. Ein, zwei kleine Macken hat die Apps noch, die sicherlich bald kommen. Also schon durchsuchte Inhalte werden leider nicht als schon durchsucht gekennzeichnet. Und da kann es halt passieren, wenn man ähnliche Strecken sucht, dass man immer wieder drüber stolpert, obwohl man da schon mal drin war und festgestellt hatte, dass man mit der Person halt eben nicht fahren möchte. Ist ein bisschen ärgerlich, da muss Hand angelegt werden. Aber kommt bestimmt auch noch. Aber grundsätzlich geniale Geschichte. Also ich würde es mal, wäre jetzt gerade, wenn ich nicht so mobil wäre, würde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das war's wieder vom Uncast. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, Themenvorschläge, Ähnliches, dann könnt ihr uns erreichen unter oder auf Google Plus. Einfach oben in der Suche Plus Uncast eingeben. Unter Twitter @AndroidCast oder per Mail uncast@thenetcast.com. Und dort findet ihr auch unsere Seite uncast.thenetcast.com. Immer das S nicht vergessen, Mehrzahl, ja. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und wie immer, der Mo hat es jetzt gemacht. Ja, dann wünsche ich euch auch noch eine schöne Woche und ja, auch bleibt gesund und hoffentlich wird noch alles gut gehen mit unserem heutigen Horror-Team. Ja. Bis dann, ciao. Ciao. World.